Der Platz war bis zu den Häusern voller Leute. Aus allen Fenstern lehnten Menschen, unter allen Türen standen sie, und Justin vor der Auslage der Apotheke schien ganz versunken in die Betrachtung dessen, was er sah. Trotz der Stille verlor sich Monsieur Liévins Stimme in der Luft. Sie drang in Satzfetzen herüber, unterbrochen vom Knarzen der Stühle in der Menschenmenge. Dann hörte man plötzlich hinter sich das langgezogene Muhen eines Ochsen oder das Blöken von Lämmern, die einander von Straßenecke zu Straßenecke antworteten. Die Kuh- und Schafhirten hatten ihre Tiere nämlich bis hierher getrieben, und diese brüllten von Zeit zu Zeit, rupften mit der Zunge ein grünes Blatt, das ihnen gerade vorm Maul hing. Rodolphe war näher zu Emma gerückt, und er sagte mit leiser Stimme hastig: »Sind Sie nicht empört über diese Verschwörung der Welt? Gibt es ein einziges Gefühl, das Sie nicht ächtet? Die edelsten Instinkte, die reinsten Sympathien werden verfolgt, geschmäht. Und wenn zwei arme Seelen sich endlich begegnen, wird alles getan, damit sie nicht zueinander kommen. Sie werden es dennoch versuchen. Sie werden mit den Flügeln schlagen, sich rufen. Oh, einerlei, früher oder später, in 6 Monaten, 10 Jahren, werden sie zusammenfinden, sich lieben. Denn das Schicksal will es so, und sie sind füreinander geschaffen.« Er saß da, die verschränkten Arme auf den Knien, dann hob er das Gesicht empor zu Emma, musterte sie aus der Nähe eindringlich. Sie bemerkte in seinen Augen kleine goldene Strahlen, die von den schwarzen Pupillen ausgingen, und sie roch sogar den Duft der Pomade, von der seine Haare glänzten. Mattigkeit befiel sie. Ihr kam der Vicomte in den Sinn, mit dem sie in La Vaubyessard Walzer getanzt hatte, und dessen Bart, genau wie dieses Haar, ein Parfum von Vanille und Zitrus verströmte. Unwillkürlich schloss sie halb ihre Lider, um es tiefer einzuatmen. Doch als sie dabei den Rücken straffte, erblickte sie in der Ferne, ganz hinten am Horizont, den alten Postwagen Hirondelle, der gemächlich die Anhöhe bei L'Élu herabkam, eine lange Staubfahne im Gefolge. Mit dieser gelben Kutsche war Léon so oft zu ihr heimgekehrt, und auf dieser Straße war er fortgefahren, für immer. Sie glaubte, ihn gegenüber an seinem Fenster zu sehen. Dann verschwamm alles, Wolken zogen vorüber, ihr schien, sie drehe sich erneut im Walzer unter den gleißenden Lüstern am Arm des Vicomte, und Léon sei nicht fern, werde kommen. Und zugleich roch sie neben sich den Kopf Rodolphes. Dieses angenehm süße Gefühl durchdrang ihre einstigen Sehnsüchte, und wie Sandkörner bei einem Windstoß wirbelten sie empor in der zarten Duftwolke, die ihre Seele überflutete. Sie blähte mehrmals die Nüstern, kräftig, und atmete die Frische der Efeuranken an den Kapitellen. Sie streifte ihre Handschuhe ab, sie trocknete sich die Hände, dann fächelte sie sich mit ihrem Taschentuch das Gesicht, während sie durch das Pochen ihrer Schläfen das Getöse der Menge vernahm und die Stimme des Präfekturrats, der seine Sätze psalmodierte. Er sagte: »Machen Sie weiter, mit zähem Fleiß. Hören Sie weder auf die Einflüsterungen der Routine noch auf die vorschnellen Ratschläge eines tollkühnen Empirismus. Arbeiten Sie vor allem an der Verbesserung des Bodens, an gutem Dünger, am Aufschwung der Pferde-, Rinder-, Schaf- und Schweinrassen. Diese Landwirtschaftsausstellung möge für Sie eine friedliche Arena sein, wo am Ende der Sieger dem Besiegten die Hand reicht und sich mit ihm verbrüdert, in der Hoffnung auf besseren Erfolg. Und Ihr, ehrwürdige Diener, einfaches Hausgesinde, deren unendliche Mühsal bis auf den heutigen Tag noch keine Regierung gewürdigt hat, kommet und empfanget den Lohn für eure stummen Tugenden und seid versichert, dass der Staat fortan die Augen auf euch richtet, dass er euch stärkt, dass er euch beschützt, dass er euren berechtigten Forderungen nachkommt und, soweit es in seiner Macht steht, wird er Linderungen bringen für die Bürde eurer mühseligen Opfer.« Monsieur Liévin setzte sich wieder. Monsieur Derozerays stand auf, um eine weitere Rede zu halten. Vielleicht war die seine weniger bilderreich als die des Präfekturrats. doch glänzte sie durch nüchternere Stilart, das heißt durch genauere Kenntnisse und vornehmere Erwägungen. So beanspruchte das Lob auf die Regierung weniger Raum, Religion und Landwirtschaft hingegen mehr. Man sah ihr wechselseitiges Verhältnis und wie beide stets beigetragen hatten zur Zivilisation. Rodolphe plauderte mit Madame Bovary über Träume, Vorahnungen, Magnetismus. Bis an die Wiege der Gesellschaften zurückgehend, schilderte der Redner jene wilden Zeiten, als der Mensch von Eicheln lebte, in dunklen Wäldern. Dann hatte er das Tierfell abgelegt, sich in Tuch gehüllt, Furchen gezogen, Reben gepflanzt. War das nun ein Glück? Und hatte diese Entdeckung nicht vielleicht mehr Schattenseiten als Nutzen? Monsieur de Roseray stellte sich diese Frage. Vom Magnetismus war Rodolphe allmählich auf die Wahlverwandtschaften zu sprechen gekommen, und während der Herr Vorsitzende auf Cincinnatus hinter seinem Pflug verwies, auf Diokletian beim Pflanzen seiner Kohlköpfe und auf die Kaiser von China, die ein neues Jahr mit der Aussaat begannen, erläuterte der junge Mann der jungen Frau, diese unwiderstehliche Anziehung habe ihren Grund in irgendeinem früheren Leben. »Wir zum Beispiel«, sagte er, »warum haben wir uns kennengelernt? Welcher Zufall hat es gewollt? Sicher haben über die Entfernung hinweg, wie zwei Flüsse, die dahin strömen, um sich zu vereinigen, unsere jeweiligen Neigungen uns zueinander geführt.« Und er griff nach ihrer Hand. Sie wurde nicht zurückgezogen. »Insgesamt gute Bewirtschaftung«, schrie der Vorsitzende. »Neulich zum Beispiel, als ich zu Ihnen kam, an Monsieur Bizet aus Quincampoix, konnte ich wissen, dass ich Sie begleiten würde. 70 Francs! 100 Mal wollte ich weggehen, und ich bin Ihnen gefolgt, bin geblieben. Mist! So wie ich heute Abend bleibe, morgen, alle anderen Tage, mein ganzes Leben. An Monsieur Caron aus Argueil eine Goldmedaille!« Denn nie zuvor empfand ich in Gesellschaft irgendeines Menschen so vollendeten Zauber. »An Monsieur Bain aus Givry-Saint-Martin!« Darum werde ich die Erinnerung an Sie stets bewahren. »Für einen Merino-Schafbock!« »Doch Sie werden mich vergessen, ich bin nur ein flüchtiger Schatten.« »An Monsieur Belot aus Notre-Dame!« »Oh nein, sagen Sie, werde ich etwas sein in Ihren Gedanken, in Ihrem Leben?« »Schweinezucht, Preis ex aequo an die Herren Leerissé und Cullembourg, 60 Francs.« Rodolphe drückte ihre Hand, und er spürte, dass sie heiß war und bebte wie ein gefangenes Turteltäubchen, das entfliegen will. Doch ob sie ihre Hand zu befreien suchte oder diesen Druck erwiderte, sie bewegte die Finger. Er rief, »Oh, danke, Sie stoßen mich nicht zurück, Sie sind gut, Sie begreifen, dass ich Ihnen angehöre. Lassen Sie es geschehen, dass ich Sie ansehe, Sie betrachte.« Ein Windstoß, der durch die Fenster hereinfuhr, kräuselte die Tischdecke, und drunten auf dem Platz hoben sich die großen Hauben der Bäuerinnen wie der Flügelschlag weißer Falter. »Verwertung von Ölkuchen«, sprach der Vorsitzende. Er beeilte sich. »Flandrischer Dung, Flachsanbau, Entwässerung, langfristige Pachtverträge, Dienstbotentreue.« Rodolphe sprach nicht mehr. Sie schauten sich in die Augen. Heißes Verlangen ließ ihre trockenen Lippen erzittern, und langsam, wie von allein, schlangen sich ihre Finger ineinander. »Catherine Niquez Elisabeth Leroux aus Sastaux-la-Guerrière für 54 Jahre Dienst auf demselben Hof, eine Silbermedaille im Wert von 25 Francs.« »Wo ist sie, Catherine Leroux?« wiederholte der Präfekturrat. Sie erschien nicht, und man hörte Stimmen flüstern. »Nun geh schon!« »Nein, links hin! Keine Angst! So ein Schaf!« »Kommt sie endlich!« schrie Tüvache. »Ja, da ist sie! Sie soll näher treten!« Nun sah man eine kleine alte Frau in scheuer Haltung auf die Tribüne tapsen, und unter ihren ärmlichen Kleidern schien sie noch immer weiter zu schrumpfen. An den Füßen trug sie klobige Holzgaloschen und um die Hüften eine große blaue Schürze. Ihr hageres Gesicht, umrahmt von einem Häubchen ohne Borte, war verschrumpelter als eine welke Goldrenette, und aus den Ärmeln ihrer roten Bluse ragten zwei lange Hände mit gichtigen Gelenken. Der Staub in den Scheunen, die Lauge der Wäsche, das Fett der Schafwolle hatten sie so krustig, schrundig, hornig gemacht, dass sie verdreckt wirkten, obwohl sie mit klarem Wasser geschrubbt waren. Und nach all dieser harten Arbeit blieben sie halb geöffnet, als wollten sie demutsvoll Zeugnis ablegen von so viel erlittenem Leid. Eine Art mönchischer Strenge betonte den Ausdruck ihres Gesichts. Nichts Trauriges oder Rührseliges verweichlichte den fahlen Blick. Im Umgang mit den Tieren hatte sie deren Stummheit angenommen und deren Sanftmut. Zum ersten Mal fand sie sich inmitten einer so zahlreichen Versammlung, und tief im Innern, eingeschüchtert durch die Fahnen, durch die Trommeln, durch die Herren im schwarzen Frack und durch das Kreuz der Ehrenlegion des Präfekturrats, verharrte sie reglos, wusste nicht, ob sie weitergehen sollte oder fortlaufen, noch warum die Menge sie nach vorne schob und warum die Preisrichter ihr zulächelten. So also stand vor diesen strahlenden Bürgern ein halbes Jahrhundert Knechtschaft. »Treten Sie näher, ehrwürdige Catherine Nicaise Elisabeth Leroux«, sagte der Herr Präfekturrat, der aus den Händen des Vorsitzenden die Preisträgerliste entgegengenommen hatte und abwechselnd das Blatt Papier und die alte Frau musternd, wiederholte er in väterlichem Ton, »Treten Sie näher«, »Treten Sie näher.« »Sind Sie taub?« sagte Tüvache von seinem Lehnstuhl aufspringend, und er begann ihr ins Ohr zu brüllen. 54 Jahre Dienst, eine Silbermedaille, 25 Francs für Sie!« Als sie dann ihre Medaille hatte, starrte sie darauf. Ein seliges Lächeln breitete sich über ihr Antlitz, und man hörte sie im Weggehen murmeln, »Die gebe ich unserem Pfarrer, damit er Messen für mich liest.« »So ein Fanatismus«, rief der Apotheker und beugte sich zum Notar. Die Veranstaltung war zu Ende. Die Menge zerstreute sich. Und jetzt, da alle Reden gehalten waren, kehrte ein jeder zurück auf seinen Rang und die Dinge nahmen ihren gewohnten Lauf. Die Herrschaft war grob zu den Dienstboten und diese schlugen die Tiere. Gleichgültige Triumphatoren, die heimtrotteten in den Stall, einen grünen Kranz zwischen den Hörnern. Indes waren die Nationalgardisten in den ersten Stock des Rathauses hochgestiegen, auf ihre Bajonette hatten sie Brioches gespießt und der Trommler des Bataillons trug einen Korb mit Flaschen. Madame Bovary nahm Rodolphs Arm, er geleitete sie nach Hause. Sie trennten sich vor ihrer Tür. Dann spazierte er allein über die Wiese, bis es Zeit war für das Bankett. Das Festmahl war lang, laut, lieblos aufgetragen. Man saß so dicht gedrängt, dass man kaum die Ellbogen rühren konnte, und die schmalen Bretter, die als Bänke dienten, brachen fast zusammen unter dem Gewicht der Gäste. Sie aßen reichlich, jeder mühte sich für seinen Kostenbeitrag, Schweiß rann über alle Stirnen und blassweißer Dunst wie herbstliche Nebelschwaden frühmorgens auf einem Fluss lag über dem Tisch zwischen den hängenden Öllampen. Rodolphe lehnte mit dem Rücken an der Zeltplane und dachte so fest an Emma, dass er nichts hörte. Hinter ihm auf dem Gras stapelten Dienstboten schmutzige Teller. Seine Nachbarn redeten, er gab keine Antwort. Man füllte ihm das Glas und es wurde still in seinen Gedanken, obwohl das Lärmen zunahm. Er grübelte über dem, was sie gesagt hatte, und die Form ihrer Lippen. Ihr Gesicht schimmerte wie in einem Zauberspiegel auf den Abzeichen der Chakos. Die Falten ihres Kleides drapierten die Wände. Und für die Zukunft entrollten sich vor ihm Tage der Liebe bis ins Unendliche. Er sah sie wieder am Abend beim Feuerwerk. Doch sie kam mit ihrem Mann, Madame Homais und dem Apotheker, den ernste Sorgen plagten wegen der Gefahr durch verirrte Raketen. Ständig verließ er die Gesellschaft und erteilte Binet Ratschläge. Die pyrotechnischen Utensilien an die Adresse des Herrn Tüvache geschickt, hatte man aus übertriebener Vorsicht in seinem Keller verschlossen. Darum wollte sich das feuchte Pulver auch nicht entzünden. Und das Hauptstück, ein Drache, der sich in den Schwanz beißt, ging vollkommen daneben. Hin und wieder zischte ein armseliger Leuchtsatz, dann johlte die gaffende Menge, während gleichzeitig Frauen kreischten, weil jemand sie im Dunkel zärtlich um die Taille fasste. Emma blieb stumm und schmiegte sich leicht an die Schulter von Charles. Dann folgte sie mit erhobenem Kinn dem gleißenden Strahl der Raketen am schwarzen Himmel. Rodolphe betrachtete sie im Schein der brennenden Lampions. Sie verloschen allmählich. Die Sterne entflammten, ein paar Regentropfen fielen. Sie schlang sich ihr Fichu um den bloßen Kopf. In diesem Augenblick rollte der Fiaker des Präfekturrats aus dem Gasthof. Sein Kutscher, der betrunken war, sackte plötzlich zusammen, und man sah noch in der Ferne über das Verdeck hinweg zwischen den Laternen, wie sein breiter Körper nach links und nach rechts pendelte im Rhythmus der schaukelnden Hängeriemen. »Wahrhaftig«, sagte der Pharmazeut, »man sollte mit aller Strenge gegen die Trunkenheit vorgehen. Ich wünschte, man würde wöchentlich an der Rathaustür in ein Register ad hoc die Namen all derjenigen eintragen, die sich während der Woche mit Alkohol vergiftet haben. Außerdem hätte man zugleich unter statistischem Gesichtspunkt verlässliche Annalen, die im Bedarfsfall, entschuldigen Sie bitte.« Und wieder lief er zum Hauptmann. Dieser war auf dem Heimweg, er wollte zu seiner Drechselbank. »Vielleicht wären Sie nicht schlecht beraten«, sagte Homais, »einen Ihrer Männer loszuschicken oder selber zu gehen.« »Lassen Sie mich doch in Ruhe«, erwiderte der Steuereinnehmer, »alles hat seine Ordnung.« »Seien Sie ganz unbesorgt«, sagte der Pharmazeut, als er zurück war bei seinen Freunden. »Monsieur Binet hat mir versichert, dass alle Maßnahmen getroffen sind. Kein Funke ist da niedergefallen. Die Pumpen sind voll. Gehen wir zu Bett.« »Meiner Seele, das tut mir Not«, sagte Madame Homais, die mächtig gähnte. »Gleichwohl, wir hatten für unser Fest einen wunderschönen Tag.« Rodolphe wiederholte mit leiser Stimme und zärtlichem Blick, »Oh ja, wunderschön!« Und nach einem letzten Gruß kehrte man einander den Rücken. Zwei Tage später stand im Fanal de Rouen ein großer Artikel über die Landwirtschaftsausstellung. Homais hatte ihn geistsprühend gleich am nächsten Morgen verfasst. Warum diese Blumen, diese Gewinde, diese Girlanden? Wohin strömte die Menge gleich den Fluten eines tobenden Meers unter den Wogen einer tropischen Sonne, die ihre Hitze ausgoss über unsere Flur? Anschließend sprach er von den Lebensverhältnissen der Bauern. Sicher, die Regierung unternahm viel, aber nicht genug. »Mut«, rief er ihr zu, »tausend Reformen sind vonnöten, lasst sie uns durchführen.« Dann kam er auf die Ankunft des Präfekturrats zu sprechen und vergaß weder das martialische Aussehen unserer Bürgerwehr, noch unsere temperamentvollen Dorfbewohnerinnen, noch die glatzköpfigen Greise, Patriarchen, die zugegen waren und deren einige Überreste unserer unsterblichen Heerscharen ihre Herzen abermals höher schlagen fühlten im männlichen Trommelwirbel. Er nannte sich selbst als einer der ersten unter den Mitgliedern der Jury und erwähnte sogar in einer Anmerkung, »Monsieur Homais, der Apotheker, habe der Landwirtschaftlichen Gesellschaft eine Abhandlung über den Cidre geschickt.« Als er zur Preisverteilung kam, schilderte er die Freude der Ausgezeichneten in überschwänglichen Worten. »Der Vater küsste den Sohn, der Bruder den Bruder, der Gatte die Gattin. Mehr als einer zeigte voller Stolz die schlichte Medaille und gewiss hat er sie wieder zu Hause bei seinem geliebten Weib, unter Tränen aufgehängt an der bescheidenen Wand seiner Hütte.« Gegen 6 Uhr versammelte ein auf der Weide von Monsieur Liégeard ausgerichtetes Bankett die maßgeblichen Teilnehmer des Festes. Ohne Unterlass herrschte dabei allergrößte Herzlichkeit. Zahlreiche Trinksprüche wurden ausgebracht. Monsieur Liévin auf den Monarchen, Monsieur Tuvache auf den Präfekten, Monsieur Desroseret auf die Landwirtschaft, Monsieur Homais auf die Industrie und auf die schönen Künste, diese beiden Schwestern, Monsieur Lepliché auf die Verbesserungen. Und am Abend erleuchtete plötzlich ein fulminantes Feuerwerk die Lüfte, gewissermaßen ein richtiges Kaleidoskop, eine wahrhaftige Opernszenerie, und für einen Augenblick konnte sich unser kleiner Ort hineinversetzt fühlen in einen Traum aus tausend und einer Nacht. Wir möchten noch festhalten, kein missliches Ereignis hat diesen Familientag getrübt, und er schloss: Aufgefallen ist einzig und allein die Abwesenheit des Klerus. Gewiss verstehen die Sakristeien etwas anderes unter Fortschritt. Ganz wie es beliebt, ihr Jünger Loyolas. 6 Wochen verstrichen. Rodolphe ließ sich nicht sehen. Eines Abends endlich kam er. Am Tag nach der Landwirtschaftsausstellung hatte er sich gesagt, besser nicht so schnell hingehen, das wäre ein Fehler. Und am Ende der Woche war er aufgebrochen zur Jagd. Nach der Jagd hatte er sich gedacht, nun sei es zu spät. Dann zog er den Schluss, wenn sie mich aber vom ersten Tag an geliebt hat, muss sie ungeduldig auf ein Wiedersehen warten und mich noch mehr lieben. Weiter so. Und ihm wurde klar, dass er richtig kalkuliert hatte, als er beim Betreten der großen Stube sah, wie Emma erbleichte. Sie war allein. Der Tag neigte sich zum Ende. Die kleinen Muslinvorhänge an den Fenstern verstärkten die Dämmerung, und das goldglänzende Barometer, auf das ein Sonnenstrahl fiel, streute Funken über den Spiegel zwischen die Verästelungen des Korallenstocks. Rodolphe blieb stehen. Und Emma antwortete einsilbig auf seine ersten Höflichkeitsfloskeln. »Ich«, sagte er, »war beschäftigt. Ich war krank.« »Ernstlich«, rief sie. »Naja«, meinte Rodolphe und setzte sich neben sie auf einen Hocker. »Nein, ich wollte nicht kommen.« »Warum?« »Ahnen Sie es nicht?« Er musterte sie wieder, aber diesmal so eindringlich, dass sie errötend den Kopf senkte. Er begann abermals. »Emma, Monsieur«, sagte sie und rückte ein wenig zur Seite. »Ach, sehen Sie«, erwiderte er mit melancholischer Stimme, »ich hatte recht, nicht herkommen zu wollen, denn dieser Name, der meine Seele ausfüllt und der mir gerade entschlüpft, Sie verbieten ihn mir. Madame Bovary. Das ist gar nicht Ihr Name, das ist der Name eines anderen.« Er wiederholte, »eines anderen«, und er barg sein Gesicht in den Händen. »Ja, ich denke immerzu an Sie. Die Erinnerung an Sie lässt mich verzweifeln. Ah, entschuldigen Sie, ich muss fort. Leben Sie wohl. Ich gehe weit weg, so weit, dass Sie nichts mehr von mir hören. Und dennoch, heute, ich weiß nicht, welche Macht mich wieder hergetrieben hat zu Ihnen. Man ringt ja nicht mit dem Himmel. Man widersteht nicht dem Lächeln der Engel. Man lässt sich verführen von Schönheit, Zauber, Liebreiz.